ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، بارك الله فيكم. Wir machen weiter, Bismillah Ta'ala, mit Erklärung von Riyad al-Salihin von Imam al-Nawawi Rahimahullah Ta'ala. Und der Unterricht ist auf Arabisch und Deutsch. Und wir sind bei Kapitel 150 bei mir. Bei euch ist das Kapitel 10. Sitten der Bitte um Erlaubnis einzutreten. Babu. قال تعالى: يا الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. وقال تعالى: وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم. الاستئذان، بارك الله فيكم، يعني طلب الإذن، أن يطلب من صاحب البيت الإذن بالدخول، فإذا أذن له يدخل، وإذا لم يؤذن له فلا يدخل. طبعا ولا يستحي صاحب البيت أن يقول لأحد من الناس ارجع، لقوله تعالى: وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم. لأن الإنسان قد يكون أحيانا غير مستعد لاستقبال أحد من الناس، فيقول له ارجع، أزكى لكم أي أزكى لقلوبكم وأطهر. وأما الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا، أي تستأذنوا أو تعلموا علم اليقين أن صاحب البيت مستعد للدخول. فيجب أن تعلم ذلك ثم تدخل هذا البيت. أما إذا كان بيتك أنت فتدخله من غير استئذان لأنه لك. وأما قوله تعالى: وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا، يعني إذا بلغوا أي الاحتلام فليستأذنوا قبل الدخول. أما إذا كان طفلا صغيرا ما يعرف الاستئذان، وخاصة في العورات الثلاث، من قبل صلاة الفجر حتى تضعون، حين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء، فهذه يستأذن ويعلم الطفل ذلك. والله تعالى أعلم وأعلم. بارك الله فيكم. كابيتل زيتن دابيتي ام الاوبنس اين زو تريتن. الله سبحانه وتعالى sagt sinngemäß übersetzt: O die ihr glaubt, betretet nicht Häuser, die nicht die euren sind, eher ihr um Erlaubnis gebeten und seine Bewohner begrüßt habt. Das ist Surat An-Nur, die Ayat 27. Und wenn die Kinder unter euch die Geschlechtsreife erreicht haben, dann sollen sie um Einlass bitten, genauso wie die von vor ihnen um Erlaubnis gebeten haben. Das ist auch Surat An-Nur 24,59. Al-Istidhan, das ist um Erlaubnis zu bitten. Was bedeutet das, so Erlaubnis, um Erlaubnis zu bitten? Du willst jemanden besuchen, du bittest um Erlaubnis, ob du reinkommen kannst. Normalerweise in unserer Religion, wenn die Person sagt, ich habe keine Zeit, dich zu erreichen, oder kehre zurück, dann sollst du zurückkehren. Und das ist sozusagen für dein Herz reiner. Aber natürlich in unserer Zeit, wenn du jemandem sagst, kehre zurück, dann wird er sagen, ja, der hat mich beleidigt und sowas. Obwohl islamisch ganz normal ist. Das steht im Koran, ich meine, das ist das Koran nicht belegt. Wie weiß man, dass man keine Erlaubnis bekommen hat, indem die Person nicht öffnet, indem die Person sagt, ich habe keine Zeit, indem die Person etwas sagt. Aber wenn man in ein Haus reinkommt, da sollte man um Erlaubnis bitten. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, hatta tastani suwa tusallimu ala ahla. Das wird, bis ihr, wenn ihr zu einem Haus geht, was euch nicht gehört, dann bittet ihr um Erlaubnis. Entweder sagt man, dürfen wir rein, darf ich rein zum Beispiel und so weiter. Wenn man sagt, ja, okay. Oder jemand sagt, ja, um 5 kommst du zu mir und du siehst, um 5 die Tür ist offen. Das wird, du kannst rein. Das heißt, du sollst sicher sein, dass die Person, die dich eingeladen hat, oder du hast mit jemandem einen Termin, dass diese Person bereit ist, dich zu empfangen. Und wenn die Kinder die Geschlechtsreife erreicht haben, dann sollen sie auch um Erlaubnis bitten. Was bedeutet das? Das bedeutet, die Kinder, die normalerweise jetzt 4-, 5-, 6-jähriges Kind, diese Person auch kann man beibringen, bevor man reinzukommen, dass man klopft und so weiter. Aber allgemein, die sind nicht so wie ein Kind, was Geschlechtsreife erreicht hat, dann ist das sozusagen ein Mann eine Frau geworden. Und diese müssen um Erlaubnis bitten, sicher drei Zeiten, Barakallahu fikum, sagt man nachhin. Und das sind die Zeiten, da sagt man, die sind Zeiten von Aura. Das wird normalerweise, dass die Person sein Privatsphäre hat. Vor Frühgebet, zur Mittagszeit und nach Salat al-Isha, wenn sie reinkommen, dann sollen sie eher in diesen Zeiten auch um Erlaubnis bitten. Das geht darum, Barakallahu fikum. Vielleicht für uns ja selbstverständlich geworden. Bevor man reinkommt, bevor man einen Raum betritt, dass man um Erlaubnis bittet. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الاستئذان ثلاث فإن أذن لك وإلا فارجع متفق عليه وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الاستئذان من أجل البصر متفق عليه وعن ربعي ابن حراش قال حدثنا رجل من بني عامر أنه استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في بيت فقال أألج فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لخادمه أخرج إلى هذا فعلمه الاستئذان فقل له قل السلام عليكم أدخل فسمع الرجل فقال السلام عليكم أدخل فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم فدخل رواه أبو داود وعن كلدة ابن الحنبل رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فدخلت عليه ولم أسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فقل السلام عليكم أدخل إذا بارك الله فيكم هذه كلها أحاديث في كيفية الاستئذان فأولا يسلم وبعد السلام يطلب الاستئذان وكذلك إذا طرق الإنسان على أخيه ثلاثا فإذا لم يجاب فلم يؤذن له والاستئذان من أجل البصر يعني من أجل عدم الكشف على العورات وعدم النظر في في عورات الناس إلى غير ذلك، والله تعالى أعلم وأعلم. بارك الله فيكم. أبو موسى الأشعري رضو الله عليه بنيفته تتكزنت الله صلى الله عليه وسلم ذاكت دي ألاوبنس أين سوتريتن زول دراي مال أفراكت وردن entweder wird sie gewährt oder du sollst zurückkehren. سهل بن سعد رضو الله عليه überlieferte, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, die Erlaubnis zu erfragen ist euch wegen des Blickes in die Privatsphäre vorgeschrieben. Rabi ibn Hirash berichtete, ein Mann aus dem Amr-Stamm erzählte uns, dass er einmal den Propheten sallallahu alaihi wasallam um Erlaubnis bat, einzutreten. Als dieser im Haus war, indem er fragte, darf ich eintreten? Da sagte der Gesandte Allahs zu seinem Diener, geh und lehre ihn, wie man um Erlaubnis bittet. Und sage ihm, dass er sagen soll, Assalamu alaikum, darf ich hereinkommen? Der Mann hörte dies und sagte, Assalamu alaikum, darf ich hereinkommen? Der Prophet sallam erlaubt ihm dann einzutreten. Und er kam herein. Auch Kildah ibn Hanbal berichtet, eines Tages besuchte ich den Propheten und betrat seine Wohnung, ohne ihn zu grüßen. Daraufhin sagte der Prophet, geh zurück und sprich, Assalamu alaikum, darf ich eintreten? Es geht darum, ich meine, die Hadithe sind klar und wir haben das paar Mal erklärt. Barakallahu fikum wa jazakum Allah khair. Das heißt, wenn du reinkommen willst, dann kannst du dreimal klopfen. Und nach dreimal klopfen, wenn keiner antwortet, dann heißt das, keiner hat dir Erlaubnis gegeben, einzutreten. Oder wenn man sagt, Assalamu alaikum, darf ich rein? Und wenn man mich hört, darf ich rein? Oder nochmal, Assalamu alaikum, darf ich rein? Dreimal. Wenn keiner dir sagt, ja, dann kehrst du zurück. Das ist das Hadith von Musa al-Ash'ari. Hadith al-Musa'ad radhiyallahu alayhi barakallahu fikum, um Erlaubnis zu bitten, das hat den Grund, damit man den Blick, das bedeutet, weil wenn du reinkommst, ohne zu erfragen, ohne um Erlaubnis zu bitten, es kann sein, dass die Leute Privatsphäre haben und so weiter, dann hast du ihre Privatsphäre verletzt und deshalb durch dieses Blickes sollte man das nicht machen. Und die beiden Hadithe von Rabi und Kilda, Barakallahu fikum, die sind klar. Bevor man mit den Leuten redet, sollte man Salam geben. Bevor man auch um Erlaubnis bittet, sollte man Salam geben. Das ist sozusagen Adab. Das ist die Regel für uns Muslime, wenn man reintritt. Und das ist Barakallahu fikum, sag mal, Herrn, klar. Durch die Hadithe. Ich denke, man braucht auch nicht viel über diese Hadithe zu erklären, weil die klar sind und wir haben schon ein paar Mal über diese Hadithe, Barakallahu fikum, was gesagt und wir haben die erklärt. Babu Bayani an-Sunnah. إذا قيل للمستأذن من أنت أن يقول فلان فيسمي نفسه بما يعرف به من اسم أو كنية وكراهة قوله أنا ونحوها عن أنس رضي الله عنه في حديثه المشهور في الإسراء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صعد بي جبريل إلى السماء الدنيا فاستفتح فقيل من هذا قال جبريل قيل ومن معك قال محمد ثم صعد إلى السماء الثانية فاستفتح قيل من هذا قال جبريل قيل ومن معك قال محمد والثالثة والرابعة وسائرهن ويقال في باب كل سماء من هذا فيقول جبريل متفق عليه وعن أبي ذر رضي الله عنه قال خرجت ليلة من الليالي فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي وحده فجعلت أمشي في ظل القمر فالتفت فرآني فقال من هذا فقلت أبو ذر وعن أم هانئ رضي الله عنها قالت أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يغتسل وفاطمة تستره فقال من هذه فقلت أنا أم هانئ وعن جابر رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فدققت الباب فقال من هذا فقلت أنا فقال أنا كأنه كرهها يا شوي أنا إذا بارك الله فيكم إذا سئل من هذا فيقول الاسم أبو كذا فلان من الناس حتى يعرف الناس من هو أما أن يقول أنا من أنت بارك الله فيكم وأجزاكم الله خيرا Erklärung, dass es Sunna ist, seinen Namen zu nennen, wenn man um Erlaubnis einzutreten zu dürfen bittet und gefragt wird, wer man sei und Abscheu mit Ich oder so etwas zu antworten. Anas berichtete in seinem bekannten Hadith über die Himmelfahrt des Propheten, dass der Gesandte Allahs erzählte, denn dann stieg Jibril mit mir hoch zum ersten Himmel, der Erde am nächsten ist. Und bat, dass die Tür geöffnet werde. Er wurde gefragt, wer ist da? Er sagte, Jibril. Er wurde weiter gefragt, und wer ist da? Und wer ist bei dir? Er antwortete Mohammed. Dann nahm er mich zum zweiten Himmel und das war immer das Gleiche in jedem Himmel. Wer ist da? Der sagt Jibril und dann wird er nach dem Propheten Sassan gefragt. Abu Dharr radiallahu alayhi sagte, eines Nachtes ging ich hinaus und sah den Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam allein gehen. Ich begann im Schatten des Mondes zu gehen. Da drehte er sich um, bemerkte mich und fragte, wer ist da? Ich antwortete Abu Dharr. Umm Hani radhiyallahu anha berichtete, ich kam zum Propheten sallallahu alaihi wasallam, als er gerade die ganze Waschung vollzog, wobei Fatima ihn verdeckte. Er fragte, wer ist da? Und ich antwortete, ich, Umm Hani. Jabir berichtete, ich kam zum Propheten sallallahu alaihi wasallam und klopfte an die Tür. Er fragte, wer ist da? Ich antwortete, ich. Und er wiederholte, ich, als ob er es diese Antwort nicht leiden konnte. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Barakallahu fikum, diese Hadithe nochmal, die sind doch klar. Wenn du um Erlaubnis bittest und du bist hinter der Tür zum Beispiel und jemand fragt dich, wer ist da? Dann sagst du, ich bin Abu So, ich bin diese Person. Du sagst nicht ich. Ja, wer bist du? Deshalb der Prophet sallallahu sagte, als Jabir sagte, Anna, ich. Der Bruder sagte, ich. Der hat das nicht gemocht. Sallallahu alaihi wasallam. So, man sollte Klarheit schaffen und sagen, ich bin, wie zum Beispiel, ich bin Abu Dharr, ich bin Hani, ich bin Jibril, mit mir ist Muhammad sallallahu alaihi wasallam und so weiter und so fort. Barakallahu fikum, sagt man. Babu istihbabi tashmiti al-atis. إذا حمد الله تعالى كراهية تشميته إذا لم يحمد الله تعالى وبيان آداب التشميت والعطاس والتثاؤب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يحب العطاس أو العطاس يقال العطاس أحسن إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب فإذا عطس أحدكم وحمد الله تعالى كان حقا على كل مسلم سمعه أن يقول له يرحمك الله وأما التثاؤب فإنما هو من الشيطان فإذا تثاؤب أحدكم فليرده ما استطاع فإن أحدكم إذا تثاؤب ضحك منه الشيطان وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله وليقل له أخوه أو صاحبه يرحمك الله فإذا قال له يرحمك الله فليقل يهديكم الله ويصلح بالكم وعن أبي موسى رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول إذا عطس أحدكم فحمد الله فشمتوه فإن لم يحمد الله فلا تشمتوه وعن أنس رضي الله عنه قال رسول قال عطس رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم فشمت أحدهما ولم يشمت الآخر، فقال الذي لم يشمته: عطس فلان فشمته وعطست فلم تشمتني، فقال: هذا حمد الله وإنك لم تحمد الله. متفق عليه. إذا بارك الله فيكم، إن الله يحب العطاس لأنه يدل على النشاط والخفة، لأنه إذا نشط إذا عطس نشط، وإذا عطس يقول الحمد لله، فإذا من سمعه يقول يرحمك الله. فبعض أهل العلم يرى أن تشميت العاطس واجب على الأعيان، ومنهم من يرى أنه فرض كفاية، يعني إذا قال واحد يكفي. أما الحديث أنه كل من سمع وجب عليه أن يفعل ذلك. أما التثاؤب من الشيطان، لأنه يدل على الكسل، والله لا يحبه. فالإنسان يحاول أن يكظم. طبعا بعض الناس يقول أن يتعوذ بالله، ولكن لا دليل على ذلك. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. أما بالنسبة للعطاس، من عطس فقال الحمد لله يقال له يرحمك الله. أما إذا لم يقل الحمد لله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشمتوه، لا تشمتوه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عطس وضع يده أو ثوبه على فيه، وخفض أو غض بها صوته. شك الراوي. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: كان اليهود يتعاطسون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، يرجون أو يرجون أن يقول لهم يرحمكم الله، فيقول: يهديكم الله ويصلح بالكم. بس. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تثاءب أحدكم فليمسك بيده على فيه، فإن الشيطان يدخل، فإن الشيطان يدخل. إذا هذه من الآداب العامة، بارك الله فيكم في هذه المسألة. فلانجن dem Niesenden das Erbarmen Allahs wünschen. Wenn er Allah den Erhabenen lobt und abscheu ihm das Erbarmen Allahs zu wünschen, wenn er Allah den Erhabenen nicht lobte, so wie die Sitten des Erbarmens, Wünschens, Niesens und Gähnens. Barakallahu fikum, jazakallahu khairan. Auch ein paar Mal haben wir darüber gesprochen. Und das ist jetzt wie eine Wiederholung eigentlich für die Hadithe, die wir allgemein genommen haben. Und zwar Abu Huraira berichtete, dass der Prophet sallam sagte: Gewiss liebt Allah das Niesen und verabscheut das Gähnen. Wenn also einer von euch niest und Alhamdulillah sagt, so wird es für jeden Muslim, der dies hört, verpflichtend, mit Yarhamukallah zu antworten. Das Gähnen hingegen kommt von Shaitan. Und wenn einer von euch gähnt, soll er versuchen, es zu unterdrücken. Denn der Shaitan lacht, wenn einer von euch gähnt. Barakallahu fikum, das ist klar. Allah liebt Niesen. Warum? Weil Niesen ein Zeichen ist, dass die Person fit ist und dass die Person, sage ich jetzt, fleißig ist. Weil wenn du niest, das bedeutet, du bekommst Kraft. Weil das ist sozusagen wie eine Art Nachschub für dein, auch für den Kreislauf. Und deshalb Allah subhanahu wa ta'ala liebt, dass der Muslim stark ist, dass der Muslim aktiv ist, dass der Muslim fleißig ist. Und Allah liebt nicht, dass der Muslim träge ist, dass der Muslim schwach ist. Und hier, das ist das Gähnen. Weil Gähnen, wenn du anfängst zu gähnen, du bist müde, du wirst schlafen. Und wenn du gähnst, dann lacht Shaitan von dir. Warum? Weil sozusagen der Shaitan mag das, weil Allah subhanahu wa ta'ala das nicht liebt. Wenn jemand niest, dann sollte man sagen, Alhamdulillah, Person, im Gebet oder außerhalb, sagen wir Alhamdulillah. Die anderen, die hören, die sagen, Yarhamukallah oder Yarhamukum. Das geht Yarhamukallah, das geht Yarhamukum. Der sagt, Yahdikumullahu yasabalakum. Und das ist Barakallahu fikum, die nächste Überlieferung. Abu Huraira sagte, wenn einer von euch niest, soll er Alhamdulillah sagen. Und sein Bruder oder Freund, der dies hört, soll mit Yarhamukallah antworten. Und wenn er Yarhamukallah sagte, dann sagt dieser, Yahdikumullah wa yuslih balakum. Einer niest, sagt Alhamdulillah. Wir sagen ihm, Yarhamukallah. Alle, es gibt manche Gelehrten, sagen, jeder, der hört. Andere sagen, wenn einer sagt, dann ist das genug. Aber eigentlich das Hadith ist, jeder, der hört, muss ihm Yarhamukallah sagen. Der antwortet, Yahdikumullah wa yuslih balakum. Abu Musa al-Ash'ari erzählte, Wallah Ali, ich hörte den Gesandten Allah sagen, wenn einer von euch niest und Allah lobt, indem er sagt, Alhamdulillah, sollte ihr ihm, oder solltet, sollt ihr ihm, Yarhamukallah, antworten. Doch, wenn er Allah nicht lobt, wenn er Alhamdulillah nicht sagt, braucht ihr nicht zu antworten. Eine Person niest, sagt gar nicht. Brauchen wir auch ihm nicht zu sagen, Yarhamukallah. Wenn er sagt und wir hören nicht, dann sind wir auch nicht verpflichtet, Barakallahu fikum, ihm das zu sagen. Anas Radwanallah alayhi überlieferte, zwei Männer niesen mussten, dass zwei Männer niesen mussten, als sie beim Propheten waren, sallallahu alaihi wasallam. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam antwortete einem von ihnen mit Yarhamukallah und dem anderen antwortete er nicht. Der Letztere sagte, dieser Mann nieste und du hast ihm geantwortet. Und als ich nieste, hast du nicht geantwortet. Er sagte, er hat Allah gelobt. Du aber nicht. Der Erste hat gesagt, Alhamdulillah. Deshalb sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, das Zweite sagte das nicht. Abu Huraira berichtete, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam pflegte beim Niesen seinen Mund mit der Hand oder einem Stück Stoff zu bedecken, um den Ton zu unterdrücken. Das bedeutet, wenn du niest, dann machst du etwas, entweder deine Hand, etwas Stoff. Wenn du Taschentuch hast, Taschentuch, kein Problem. Abu Musa, das ist eine interessante Überlieferung. Abu Musa al-Ash'ari, radiallahu anhu, berichtete, dass Juden in der Gegenwart des Gesandten, sallallahu alaihi wasallam, das Niesen vorteuchten, damit er ihnen Allahs Erbarmen wünsche. Damit er ihnen Allahs Erbarmen wünsche. Er, sallallahu alaihi wasallam, antwortete, Yahdikum Allah wa istihbalakum. Das ist Allah, möge Allah euch recht leiten und yuslih balakum und ihre Seele beruhigen und so. Das bedeutet, der hat ihnen nicht gesagt, Yarhamukumullah, weil die Kuffar sind. Und man sagt ihnen nicht, möge Allah euch sein Erbarmen geben. Wir sollen aufpassen, das ist eine interessante Sache, weil die wissen auch, dass die Wahrheit ist, was der Prophet sagt. Und deshalb haben sie absichtlich das gemacht. Aber der Prophet sagte nur, Yahdikumullah sahbalakum. Weil normalerweise einer sagt, Alhamdulillah, was sagen wir ihm? Yarhamukallah. Der Prophet sagte ihnen nicht, Yarhamukallah. Der sagte nur, Yahdikumullah sahbalakum. Fertig, Punkt. Auch Abu Sa'id al-Khudri berichtete, dass der Gesandte Allah sagte, wenn einer von euch gähnt, soll er seine Hand vor dem Mund halten, sonst geht der Shaitan hinein. Barakallahu fikum, das bedeutet, man macht. Was bedeutet hier, der Shaitan kommt hinein? Entweder metaphorisch könnte man das sehen, das ist eine Tat, was der Shaitan mag, und der dadurch ist, oder wirklich, der kommt durch den Mund rein, wirklich. Und beide könnten richtig sein, weil der Sinn das gleiche ist, dass der Shaitan hat dich dann im Griff in diesem Zusammenhang, weil du was gemacht hast, was Allah nicht mag, und weil du das machst, was der Shaitan will. Deshalb, wenn du gehst, dann versuchst du es zu unterdrücken oder versuchst du deinen Mund deine Hand vor dem Mund zu halten. Manche sagen auch, dass man sagt, A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Man braucht das nicht, barakallahu fikum, jazakumullahu khairan, zu machen, weil man braucht das nicht zu machen, weil kein Beweis gibt, dass man sowas, barakallahu fikum, tut. Wallahu ta'ala ala wa a'lam. Der letzte Kapitel für heute, inshallah. باب استحباب المصافحة عند اللقاء وبشاشة الوجه وتقبيل يد الرجل الصالح وتقبيل ولده شفقة ومعانقة القادم من سفر وكراهية الانحناء. عن أبي الخطاب قتادة قال قلت لأنس أكانت المصافحة في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم. رواه البخاري. وعن أنس رضي الله عنه قال لما جاء أهل اليمن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جاءكم أهل اليمن وهم أول من جاء بالمصافحة. وعن البراء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا غفر لهما قبل أن يفترقا. وعن أنس رضي الله عنه قال قال رجل يا رسول الله الرجل منا يلقى أخاه أو صديقه أينحني له؟ قال لا. قال أفيلتزمه ويقبله؟ قال لا. قال فيأخذ بيده ويصافحه؟ قال نعم. قال نعم. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. إذا الإنسان يصافح أخاه، وعند المصافحة يغفر الله سبحانه وتعالى لهما حتى يتفرقا. وأما حديث أنه يلتزمه ويقبله وكذا وكذا فالحديث ضعيف بارك الله فيكم، واختلف أهل العلم في قضية المعانقة أو التقبيل، فمنهم من قال لا بأس بذلك، ومنهم من قال لا، الذي اعتمد على هذا الحديث ولكن الحديث ضعيف، فذاك ما اعتمدوا عليه كدليل في هذا الباب. والله تعالى أعلم وأعلم. بارك الله فيكم. Verlangen sich beim Zusammentreffen zu begrüßen, ein freundliches Gesicht zu zeigen, die Hand eines frommen Mannes zu küssen und seine Kinder aus Mitgefühl zu küssen, der von der Reise zurückkehrend zu umarmen, sowie Abscheu, sich jemandem gegenüber zu verbeugen. Abu al-Khattab Qatada berichtete, ich fragte Anas, haben sich die Gefährten des Gesandten sallallahu alaihi wasallam mit Handschlag begrüßt? Er sagte, ja. Anas berichtete, dass der Gesandte Allahs, als Leute aus Jemen kamen, sagte, Leute aus Jemen sind zu euch gekommen und sie sind die Ersten, die sich mit Handschlag zu begrüßen pflegten. Al-Bara ibn Azib radhiyallahu alayhi überliefert, dass der Gesandte Allah sagte, wenn sich zwei Muslime treffen und sich die Hand geben, werden ihnen ihre Sünden vergeben, bevor sie sich voneinander trennen. Und Anas überliefert, eins fragte ein Mann den Gesandten Allahs, o Gesandter Allahs, wenn einer von uns seinen Bruder oder Freund trifft, soll er sich dann verbeugen? Er antwortete, nein. Der Mann fragte, sollte er ihn umarmen und küssen? Er sagte, nein. Dann fragte der Mann, sollte er seine Hände nehmen und ihn begrüßen? Er sagte, ja. Diese Überlieferung, die letzte, die ist schwach. Die ist schwach. Und deshalb sagen einige Gelehrten, es ist kein Problem, dass man seinen Bruder umarmt oder küsst auch. Es ist überhaupt kein Problem. Andere sagen nein. Und barakallahu fikum, aber dass man Handschlag gibt beim Treffen, ist es klar, weil die Hadithe klar sind. Das bedeutet, auch wenn du mit deinem Bruder bist und du hast ihn begrüßt, dann werden dir deine Sünden verzeihen und auch von deinem Bruder, solange ihr zusammen seid. وعن صفوان بن عسال رضي الله عنه قال: قال يهودي لصاحبه: اذهب بنا إلى هذا النبي. فأتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن 9 آيات بينات، فذكر الحديث إلى قوله: فقبلا يده ورجله وقال: نشهد أنك نبي. الحديث ضعيف، الحديث ضعيف. عن ابن عمر رضي الله عنهما قصة قال فيها: فدنونا من النبي صلى الله عليه وسلم فقبلنا يده. الحديث كذلك ضعيف. عن أبي ذر وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قدم زيد بن حارثة المدينة ورسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي، فأتاه فقرع الباب، فقام إلى النبي صلى الله عليه وسلم يجر ثوبه فاعتنقه وقبله، فاعتنقه وقبله. كذلك الحديث فيه ضعف، والله تعالى أعلى وأعلم. عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق، يعني تبتسم له وتطلق له الوجه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قبل النبي صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي، فقال الأقرع بن حابس: إن لي 10 من الولد ما قبلت منهم أحدا. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم لا يرحم، من لا يرحم لا يرحم. وهذه طبعا يعني رحمة على الله سبحانه وتعالى في قلوب العباد، والله تعالى أعلم وأعلم. إذن بارك الله فيكم، لا بأس أن يعانق الإنسان أخاه، لا بأس أن يقبل يد الأب والأم والرجل الصالح، ما في مشكل في هذا أصلا. طبعا هناك بعض أهل العلم يمنع هذا خوفا من أن يعني تكون ذريعة للمبالغة في الرجل الصالح، ولكن لا بأس بذلك، والله تعالى أعلم وأعلم. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا. صفوان بن عسال berichtete, Hadith 889 bei euch, das ist schwach. Das ist schwach. Nächster Hadith von Ibn Umar ist auch schwach. Nächster Hadith, barakallahu fikum, von Aisha ist auch schwach. Die sind alle, diese Hadith ist schwach. Deshalb brauchen wir die nicht zu behandeln. Dann kommen wir zu Hadith 892 bei euch. Abu Dharr radiallahu alayhi sagte, der Prophet sagte: La tahqiranna min al-ma'rufi shay'an. Das Gute sollst du nicht klein sehen. Auch wenn du deinen Bruder triffst, dass du ihn lächelst oder dass du ihn zeigst, dass du ihn empfängst mit Gutem. Und das Letzte, Abu Hurairah radiallahu alayhi sagte, der Prophet sallam hat al-Hasan geküsst. Und al-Aqra ibn Habis war da. Al-Aqra sagte: Ich habe 10 Kinder und ich habe keinen davon geküsst. Der Prophet sallam sagte: Wer keine Barmherzigkeit hat, wird auch keine bekommen. Jazakallahu fikum, jazakallahu khairan. Es ist in unserer Religion etwas Wichtiges, dass man barmherzig ist, dass man, wenn man die anderen trifft, dass man sie gut begrüßt, mit Stadefitz, mit Lächeln im Gesicht. Es ist kein Problem, dass du jemanden umarmst. Es ist auch nicht schlimm, zum Beispiel einen großen Gelehrten auf Kopf zu küssen oder die Hände zu küssen, dein Vater, deine Mutter, ist überhaupt kein Problem. Aber soll man nicht übertreiben. Und die Gelehrten, die sagen, das sollte man nicht machen, die haben Angst, dass die Leute dann übertreiben, wie zum Beispiel bei diesen Leuten, die Sufis oder andere, die machen das immer und das ist für sie wie Begrüßung geworden. Aber allgemein, dass man sein Bruder umarmt, dass man ihn küsst, dass man zum Beispiel einen großen Alim oder einen Vater, der Vater die Hände küsst, es ist überhaupt kein Problem. Wallahu ta'ala ala. Es gibt natürlich manche Gelehrten, die sagen, das darf man nicht. Ja, aber maximal, wenn man auch sagt, das darf man nicht, damit Barakallahu fikum, dass dies unerwünscht ist. Aber da kann man nicht sagen Haram. Weil wenn man sagt Haram, da muss man Barakallahu fikum Beweis bringen. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Möge Allah subhanahu wa ta'ala von mir und euch annehmen. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala auf dem richtigen Weg Islam festigen. Wenn ihr Fragen zum Thema, nur zum Thema habt, dann bitte schön.